Kundgabe 3222. Empfangen durch Bertha Dudde am 15.08.1944. Wortstreit mit erleuchteten Menschen. Vom Geist Gottes erleuchtete Menschen verfügen über ein Wissen, dass sie unbedenklich reden können, so dies von ihnen verlangt wird. Sie werden sich niemals zu fürchten brauchen, einer Frage nicht gewachsen zu sein. Denn nicht sie sind es, die verstandesmäßig Antwort geben, sondern der Geist in ihnen antwortet, was ihm auch für eine Frage vorgelegt wird. Denn er allein kann die rechte Antwort geben, und er bleibt sie auch dem Menschen nicht schuldig, der solche begehrt. Und darum ist mit einem vom Geist Gottes erleuchteten Menschen nicht leicht zu rechten, das heißt, zu streiten über geistige Fragen, denn dieser wird aus jedem Wortstreit als Sieger hervorgehen. Und er kann darum unbesorgt jede Prüfung an sich herankommen lassen. Er wird nicht versagen und keine Frage wird ihn unsicher machen können, denn er weiß mehr wie jene, die ihn in Verwirrung setzen wollen. Sein Wissen ist tiefgründig. Er kennt alle Zusammenhänge und er wird auch darüber reden können, weil ihm nichts fremd ist und der Geist in ihm unentwegt tätig ist, insbesondere so er sich verantworten soll. Ist also die Zeit gekommen, dass von einem Menschen Rechenschaft gefordert wird, der als Diener Gottes auf Erden mit ihm selbst in Verbindung steht, dann wird auch offensichtlich der Erfolg dieser Verbindung in Erscheinung treten. Es wird der Mensch von göttlicher Geisteskraft durchflutet sein. Er wird ohne Scheu reden können und seine Reden werden weise sein. Er wird sich nicht beeinträchtigen lassen in seinen Ansichten. Er wird sie vertreten, weil er sie begründen kann. Und alle Worte werden ihm gegeben werden von innen. Er wird nur aussprechen, was ihn der Geist in sich zu reden heißt. Und wieder ist dies ein Zeichen der göttlichen Liebe, die sich offen kundgibt, so der Mitmensch prüfen will, inwieweit er rechtes Wissen besitzt. Denn was Gott zur Erde leitet, das wird er auch zu schützen wissen. Und darum lässet er sein Wirken offensichtlich werden. Er spricht durch den Menschen und seine Stimme wird erkannt werden von denen, die gläubig sind oder mit ernstem Vorsatz an die Prüfungen herangehen, das ihnen als Wahrheit Erscheinende anzunehmen. Diesen kommt Gott entgegen, indem er ihnen erleuchtete Menschen gegenüberstellt und von ihnen nun eine rege Gedankenarbeit fordert, nämlich, dass sie sich selbst hineinversenken in Fragen, die aufgeworfen werden, und dass sie nun eine jede Antwort, die der göttliche Geist im Menschen gibt, zu ihrem Herzen sprechen lassen, dass sie also selbst Stellung nehmen dazu. So wie sie guten Willens sind, werden sie erkennen und die Kraft des Wortes verspüren, und dies wird ihnen geistigen Vorteil eintragen. Und darum fürchtet nicht die Menschen, die euch zur Verantwortung ziehen wollen, sondern verantwortet euch mit ruhigem Gewissen. Der euch lehret, der legt euch auch die rechten Worte in den Mund. Und es wird keine Frage geben, die ihr nicht beantworten könnt. Denn wen Gott erleuchtet hat, der verfügt auch über ein Wissen, das er jederzeit anwenden kann und auch anwenden wird zum Segen der Mitmenschen. Amen.